klar. Ja, ist hier noch abenteuerlicher, als ich dachte. Aber AB hat es hier gerade noch in den Griff bekommen. Dann bringen wir die Sendung hier auch so ein bisschen. Können wir starten? Ja. Ja, dann sage ich das mal als Mikrofon, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe. Willkommen zu einer Stunde Hatches hier auf Radio 100. Am Mikrofon ist Mr. Blowfish. Ahoi. Geht's hier auch lauter? Oh, ja, unsere Musik, unsere Magazinsendung, die habt ihr hier schon in voller Breite genossen. Wir hatten aber auch einige Musiksendungen. Die Bea Notnagel fällt mir ein, der Miguel Kornbeck, der Tom Spindler oder auch Mark Forrest mit Soulful Shoes. Mich hat es nun erwischt mit Hatches, ich war nicht schnell genug weg. Ist der Sound da? Ja? Okay. Außer Radio haben wir jetzt hier auch noch gleich Live-Action auf der Bühne im Columbia Theater. Shoshin werden spielen, so schöner, ja. Shoshin, die Babuba Ausband, Lucy van Ork. Es werden einige Scheiben dann auch noch gedreht. Im Anschluss können wir zusammen das Tanzbein schwingen. Kommt alle vorbei hier ins Columbia Theater. Platz der Luftbrücke ist die nächste U-Bahn-Station. So, und keiner braucht sich Sorgen da draußen zu machen. Ich habe auch in den letzten 25 Jahren großen Bogen um den Mainstream gemacht. Also meine Leidenschaft, die liegt nach wie vor auf dem Sound der 60er. Das ist mein Fokus. Und bei jüngeren Bands, die da ihre Bezüge und ihre Einflüsse suchen. Ja, insofern habe ich auch ein, zwei neue Sachen mit heute eingepackt. Aber in general gibt es eine Stunde Garage, Beat und Psychedelic. Und da ich mich in den letzten Monaten immer schwer geärgert habe über Schreiberlinge, Rezensionen oder auch Bands, die Garage irgendwie zitiert haben, wusste aber direkt, mein Gott, ein Pebble-Sampler oder ein Back from the Grave-Sampler haben die in ihrem Leben noch nicht gehört. Deshalb will ich Garage erstmal mit ein, zwei Nummern hier zu Beginn dieser improvisierten Sendung definieren. Diese erste Band hier kommt aus California, The Morning Rain, Satisfaction Guaranteed. Yeah. Mach hoch. Ja. So, das war der Urschrei aus der texanischen Garage-Punk-Szene, The Moving Sidewalks und 99th Floor. Aus dieser Band wurden später dann, wissen vielleicht einige, The CC Top. Die geben das hier ein bisschen runter, also so hört man mich besser. So, das war meine Garage-Punk-Nummer aus Texas. Und die nächste Band, das ist eine Band, da können sich genreübergreifend wirklich alle drauf einigen. Das verstehen alle unter Garage. Die funktionieren auch wirklich auf jedem Dancefloor, nicht nur 60s. Wenn ihr jetzt Besuch aus eurem Heimatdorf habt oder ähnliches oder Arbeitskollegen da habt, eine Geburtstagsparty feiert oder irgendwie was in der Richtung, hier auf diese Band, da können alle die Hufe schwingen. Das sind die Sonics und Shut Down. Howlin' Wolf hier, Chester Burnett, Chicago Blues. Howlin' Wolf, Little Walter, Elmo James, darum haben ja auch die Rolling Stones gerade ihr neues Album gebastelt. Ja, aber nichts geht über so ein Original hier. Wenn Howlin' Wolf den Mund aufmacht, dann riecht es doch wirklich nach Mutter Erde. Irgendwie hat man das Gefühl, da fallen die Vögel aus dem Nest hier. What a Wise, Howlin' Wolf. Ihr hört Radio 100 hier zur Geburtstagssendung, zum Sendestart von vor 30 Jahren, sage und schreibe. Und nach 30 Jahren kann man ja auch mal das Geheimnis dieser absurden Namensgebung zur Sendung lüften. Mr. Blowfish, in Hatchies. Es ist einfach so gewesen, ich stand tierisch auf die Cramps und die hatten einen Musikverlag, der hieß Hatchies. Und dann gab es da in Boston 77, 78 einen Typen, der nannte sich Blowfish in the New Wave. Später gab es da eine Band, die hat sich wiederum nach mir benannt, Hootie End. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann dachte ich, Blowfish in Hatchies, das ist auch mal schräg und verrückt genug für ein alternatives Radio. Und dann sind hier auch die Grams mit The Human Fly. Nine to six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like the ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Texas Punk, I Will Not Be Lonely, The Fanatics. Wunderbar, und da hört man auch so ein bisschen, finde ich, gerade hier im Break wieder, dass die Cramps das Rad auch nicht neu erfunden hatten. Aber darum geht es ja grundsätzlich auch nicht im Rock'n'Roll. Die nächste junge Band hier aus Los Angeles, die hat auch das Beste der letzten Jahrzehnte aus dem Rock'n'Roll für sich herausgefiltert und herausdestilliert. Man hört da wirklich auf der Platte alles Mögliche durch. Velvet Underground, Iggy Pop, Modern Lovers, Kings, Stones etc. Aber alles wird so auf das Wesentliche runter reduziert, stripped down, wie man so schön im Amerikanischen sagt. Und über allem schwebt dann auch noch so eine latente Country-Gitarre. Ist wirklich ein großartiges Album. Beste Album für mich bisher in diesem Jahr. Das sind die Molochs aus America's Velvet Glory mit dem Stück No More Crying. We're Ihr hört Radio 100 hier zur Geburtstagsfeier, zum Sendestart von vor 30 Jahren. Diese Band, die hier gerade lief, stammt genauso wie die Molochs auch aus Los Angeles. Die haben schon ihr drittes Album draußen, hier aus der Platte Days of Yesteryear, Great Company. Ja, und ein, zwei Jungs hier von den Mystic Braves, die waren dann auch bei den Molochs mit im Studio und sind, soweit ich weiß, dann auch live mit denen auf Tour. Die Molochs kommen auf Europa Tour, sind Anfang Juni dann in Bassi. Ist auf jeden Fall ein Pflichttermin, denke ich. Ja, und dann denke ich, ja, spielen wir noch ein Stück von den Molochs, hören wir noch mal rein. Nämlich das Stück, was mir so mit am besten gefällt. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, um welchen Charlie es sich hier handelt. Ich dachte erst, es wäre Charlie Rich. Kann aber auch irgendein anderer Highflyer Charlie sein. Oder vielleicht ist es auch nur der Hund von Lucas Fitzsimmons, dem Songwriter der Molochs. Ist auf jeden Fall für mich der Ohrwurm der Platte überhaupt. Das Stück heißt Charlie's Lips, The Molochs. Dear boy, Mystery Lights hier, Too Many Girls. Auch eine Band im weitesten Sinne aus diesem Los Angeles Paisley Underground. Aber die beiden Jungs sind ja jetzt nach New York gezogen und haben dann diese Band hier so richtig auf Vordermann gebracht. Ist auch auf Vic rausgekommen in New York, dem Unterlabel von Daptone, wo ja so viele großartige Sachen rausgekommen sind wie Sharon Jones und anderes. Ja, aber L.A. kommt auch ohne die Mystery Lights aus. Alalas, Mystic Braves, die Molochs, alles großartige Bands. Und die Mystery Lights, die haben auch gerade im Privatclub gespielt. War ich jetzt nicht so begeistert, weil irgendwie der Gesang, der nervte mich dann doch schon ein bisschen so nach einer halben Stunde. Und dann auch immer dieses Gejamme und irgendwie nicht auf den Punkt gespielt, aber hatte durchaus auch wirklich klasse. Und zu Hause ist ja auch egal, da kann man sich dann das dann alles hier von der Platte dosieren und dann passt es schon wieder. Die LA-Szene ist wirklich unermüdlich. Die haben gerade wieder eine neue Perle generiert und wie könnte es anders sein, sind wieder ein, zwei Leute von den Mystic Braves dabei. Diese Band hier nennt sich jetzt The Creation Factory und Let Me Go. We'll be right back. Radio 100, Geburtstagssauce zum Sendestart von vor 30 Jahren. Das waren die Urches aus Dublin. Die Urches sind auch heiße Kandidaten für die Berlin Beat Explosion. Das ist ja, der jährliche größere Mod Garage Weekender hier in unserer Stadt. Das Komitee wird dieser Tage entscheiden, ob diese Band hier mit am Start ist. Allerdings kann man in Berlin natürlich nicht nur im September ausgehen. Der Pleasure Seekers Club ist zum Beispiel eine gute Adresse für 60s. Partys, ja, AB, randalier mal nicht. Oder auch die David Watts Foundation machen tolle Partys, einfach auf Facebook oder in den einschlägigen Programmzeitschriften dann auch Ausschau halten und dann habt ihr sicherlich eine nette Nacht. Die nächste Kombo hier zum Beispiel aus England, das sind The Baron 4 und die werden demnächst im Pleasure Seekers Club spielen. Ich glaube am 24.03. kann man sich auch schon mal vormerken. Baron 4 dann wieder im Bassi, soweit ich mich recht erinnere. Baron 4 hier mit Yes, I Do. I know you more than you ever know. The Wrong Society aus der zweitschönsten Stadt Deutschlands, nämlich aus Hamburg. Ist inzwischen ihre vierte oder fünfte 45, ist in Texas auf 13 O'Clock Records herausgekommen. Und es kann gut sein, dass die im September auch auf der Berlin Beat Explosion mit am Start sind. Toller, mutiger Garage Punk mit ja, der richtigen Portion Psychedelic drin. Ja, und Raritäten dieses Sounds hier, die gibt es zum Beispiel auf der Sampler-Reihe The Last of the Garage Punk Unknowns. Da sind 8 Folgen gerade in Serie rausgekommen. Da hat Tim Warren wirklich mal wieder alles gegeben. Besonders toll finde ich im Augenblick die Nummer 7 mit all diesen großartigen Garage-Pop-Stücken. Diese Nummer hier kommt von The Glass Menagerie und heißt Natasha. Oh, memory would leave me be. I should be glad that you're gone, all right. Caused me such misery and strife. I only thought I could change you, and that's the biggest mistake of my life. Hier mit Radio 100, hier zum Sendestart, Geburtstagssause. Vor 30 Jahren ging das hier los. Mr. Blowfish war das mit Hatches schon fast durch. Drüben in der Halle gibt es noch ein paar Probleme, deshalb machen wir hier noch zwei Nummern. Das hier war eine großartige Soul-Nummer von der Ann Cowdell aus Memphis auf Quick Records, Longing for You. Und so eine schöne Soul-Nummer, die kann zwischendurch ja auch mal sein. Ne? Selbst nach einer Stunde Garage kriege ich dann auch eine Waffe. Da darf so eine Soul-Nummer zum Auflockern schon mal sein. Ja, Soul, wenn das euer Ding ist, dann besucht einen der tollen Soul-Clubs in der Stadt. Sold Up fällt mir ein oder auch Hip City Soul Club von Mark Forrest, den schon über 25 Jahre gibt. Der gute Mark, der legt dann nachher hier später auch noch auf. Sind die drüben soweit? Nee? Keine Ahnung. Meine einer wird auch noch ein paar Platten spielen. Shoshin sind am Start, Lucy von Org, Babuba House Band kommt vorbei hier ins Columbia Theater. Können wir nachher wirklich noch ein bisschen Party feiern. Platz der Luftbrücke, das ist die nächste U-Bahn-Station. Ja, und jetzt fast zum Ende der Sendung, wo ich auch ein bisschen älter werde. Meine Freundin Marianne hat es mir schon gesagt, als ich 12 war, da war sie 18, dass das hier wirklich die beste Band der Welt ist. Und je älter ich werde, desto mehr muss ich dem einfach zustimmen. Und ich denke auch drüben in der Halle, hier die Nummer für alle alte Säcke und Säcken vor allen Dingen. Ne? Are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Mother okay, also jetzt dann doch schnell, abrupt werde ich rausgeschmissen. So war das immer mit den Musiksendungen auf Radio 100, da hat sich nichts geändert. Also dann wünsche ich uns allen viel Spaß heute Abend hier auf der Party mit Showshin, mit Lucy van Ork, mit Babuba Houseband, mit Jungs an Plattentellern, meiner einer unter anderem auch dabei. Aber waren schon immer demokratisch, es gibt heute Abend auch noch andere Partys. Wenn ihr hier nach fertig seid, die What For und die Berlin Beat Organization, die spielen heute Abend im, glaube frisch renovierten quasi Modo. Nach dem Motto, der Westen lebt auch noch. Also What For da heute Abend am Start und Beat Orks. Das war's von mir, Mr. Blowfish. Dann ja, bleibt alle gesund und sportlich und immer einen guten Song auf dem Plattenteller. Tschüss und bis dann. Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 MHz. Radio 100. Warfare stays the same, just the people change their face. Dreams of bombs and bullets dominate nights and days. Radio 100. spricht Radio 100. Wir sind live im Columbia Theater auf der Bühne im Publikum. Die ganze Radio 100 Crew. Wir sind viele, wir sind laut und wir haben Bock auf 2 Stunden Geburtstagssendung. Yeah! Ja, wir haben drauf gewartet. Am Mikro, Skanian. Am Mikrofon. Ihr habt lange drauf gewartet. Angela Gumbel. Ja, und Anni Domini. Ja. Ja, sagt man ja auch in meinem Radio. Wir haben ein straffes Programm, deswegen machen wir jetzt auch nicht so viel Theater, nämlich unglaublich viele Gäste, Geburtstagsgäste, auf die wir uns alle sehr freuen. In der ersten Stunde, sagen wir mal ganz kurz, gleich kommt Robert Skopin, der Chef von Radio 1. Dann kommen Manuela Kai und Dissonanzenfrauen, erzählen uns von ihren Erfolgen, die sie heute schon hatten, habe ich nämlich selber gehört. Dann machen wir weiter. Vanessa Mauritschert, deshalb ist hier das Keyboard schon aufgebaut. Und wir haben Nico Tenten, der erzählt, warum er bei Radio 100 gekocht hat. Roland Jahn, der Stasi-Beauftragte, kommt. Der hat nämlich früher auch schon Radio bei uns gemacht. Und wir haben richtige Promis. Wir haben Lucy van Ork, die euch beglücken wird mit ihrer tollen Musik. Das ist aber erst in der zweiten Stunde. Wir haben auch noch andere Überraschungen, die wir jetzt noch gar nicht verraten. Und tolle Musik, die hat Andreas Wick ausgesucht, der ist auch da. Ein dreifach donnerndes Hello, Hello, Hello, Hello. Und das erste Song. Warum das Ganze? Ihr fragt euch, warum vor 30 Jahren am 1. März ging Radio 100 on Air, 87 war das. Wir haben uns alle gut gehalten, es war ein toller Tag heute. Du musstest dir ja extra die Haare grau färben, damit man weiß, dass du damals schon dabei warst. Ja, und jetzt haben wir einen Song, den gab es schon, als es noch gar keine Cupcakes gab. Ich dachte, wir wollen erstmal Happy Birthday singen. Ach ja, ja. Nee. Lass uns doch, das haben wir doch vorhin geprobt. Ja, das hatten wir schon geprobt, genau, ihr singt mit. Okay. Okay, müssen wir? Nee, da, komm. Lass uns auch mit singen. Ich bleib hier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Radio 100. Happy Birthday to you. Und jetzt alle! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Radio 100. Happy Birthday to you. Und nachher gibt's noch Torte. Das hat ja gut geklappt. Ja. So, jetzt machen wir erstmal ein Stückchen Musik. Haben wir das noch? Martha and the Muffins. Echo Beach. Eins unserer Lieblingsstücke. Wir können auch tanzen. Ja. From 9 to 5, I have to spend my time at work. And a trifle untrue, but I can't help it, I'm a romantic fool. It's a habit of mine to watch the sun go down on Echo Beach. I watch the sun go down. From 9 to 5 I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. A building in the distance, surrealistic sight. On Echo Beach, waves make the only sound. On Echo Beach, there's not a soul around. From 9 to 5, I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. The only thing that helps me pass the time away.